und ich denk wieder mal nach. Ich hab die Völler gesehen und weiß, das ist nie wieder so mach. Weil es war von nichts bringt, ich bin am Zittern und wach und schreib Gedanken auf, ich schwör, sie fühl mich wie im Bankrott. Mag diese Scheiße nimmer sehen, diese Scheiße nimmer hören. Ich mach die Sache nur für mich und ich beweise, ich hab ich gern. Du möchtest probieren, so hart zu sein, doch bitte reiß dir jetzt kein Stern. Du fühlst dich nutzlos, bist so traurig, sie sitzt am Häusl, kommt das Drehen. Frag nicht mich, sondern die, wie du es anders machen konntest. Bist stur wie ein Stier, erst du kannst du nur versumpern. Uns am Ölen geht's dahin, doch bis dahin geht's nicht dahin. Wir müssen aus da pronto, doch wir weiß man nie, wann wir alle am helfen, unser Leben wieder zu gespüren. Komm auch dann raus, Alter, wir haben nichts zu verlieren. Lass den Bauch entscheiden, was er will, wo hier möchte. Vielleicht hat er ja eine Idee, mach was er sagt. Er hat recht, er hat recht, er hat recht. Es sind Gedanken, die uns prägen. Niemand kann uns das aus unserem Leben nehmen. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Es ist das Leben, das uns prägt. Es ist das Schicksal der Menschen, sie sehen es zu spät. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt, der leidet und liebt. Der leidet und liebt, der leidet und liebt. Rap ist eine Religion für mich, doch das war nicht immer so. Früher war ich Punk, doch Punk ist jetzt für mich tot. Das sagt noch einer zu mir, Punk's not dead. Ich zeige meine Goldkette und er wird plötzlich rot. Es gibt nur noch eins und das ist ehrlich, das heißt ich mein's so wie ich sage. Das bleibt für immer so, ich fühl mich gut, seitdem ich rap. Dir fehlt der Mut, seitdem ich rap. Ich geh in den Park und setz mich auf ne Bank. Denk nach, lass mich inspirieren, du denkst, das ist voll krank. Am nächsten Tag wach ich auf und genieß den neuen Track. Und alle Hater, Biter, Neider sind dann plötzlich alle weg. Ein Tag danach ist wieder alles beim Alten. Ich borg dir 50 Euro und du darfst sie behalten. Du rufst mich an, doch es ist besetzt wie Deutschland im Weltkrieg. Ich bin stolz auf mich, weil ich mit meinem Flow die ganze Welt krieg. Da ich jetzt wieder Welle schieb, warte ich, bis ich wieder Geld krieg. Es sind Gedanken, die uns prägen. Niemand kann uns das aus unserem Leben nehmen. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Es ist das Leben, das uns prägt. Es ist das Schicksal der Menschen, sie sehen es zu spät. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Ich sitz ganz allein im ledernen Armani Trenchcoat auf einer Bank zwischen Feldern, Wäldern und dem Abendbrot. Denke nach, wie es weitergehen soll. Ich leb mein Leben, doch ich bin anspruchsvoll. Gehe dann nach Hause, es wird langsam dunkel und die ersten Sterne im Himmel beginnen zu funkeln. Es wird Zeit, Zeit. Ich werde mich umziehen, komm in deine Wohnung, du kriegst Angst und willst umziehen. Ja, das ist Highlife, Nightlife, mein Life, kein Scheiß. Ich steig in den BMW, die Felgen glänzen und der Motor, der ist heiß. Und ich fahr dann los zur nächsten Tankstelle, Sportwetten, mach ein paar Scheine, kauf mir eine Packung Zigaretten, fahre dann weiter zur nächsten Bar, setz mich an die Theke und schreibe 16 Bars. Und am nächsten Tag geht das Ganze von vorne los, ja Bitch, das ist mein Lebensrhythmus. Es sind Gedanken, die uns prägen. Niemand kann uns das aus unserem Leben nehmen. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Es ist das Leben, das uns prägt. Es ist das Schicksal der Menschen, sie sehen es zu spät. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Es sind Gedanken, die uns prägen. Niemand kann uns das aus unserem Leben nehmen. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt. Es ist das Leben, das uns prägt. Es ist das Schicksal der Menschen, sie sehen es zu spät. Ich möchte frei sein wie ein Adler, der fliegt, Adler, der fliegt. Denn ich bin auch nur ein Mensch, der leidet und liebt. Der leidet und liebt.